Finsternis und in dem Dunkel ersehnte die Welt Wärme und Licht, Leben und Glück. Oh, die Welt mit hellem Haar, ist sie nur Schein oder ist sie doch wahr? Und die Zeit, die verrinnt, bis es wieder beginnt. Kommt zurück und für immer das Glück. Oh, die Welt.